Tirol. Ich bin ein Steuerboy, bin aus Tirol. In diesem schönen Land, das kennt ihr wohl. Es ist mein Heimatland und heißt Tirol. Tirol, la land, oh mein Tirol, la land, ja land. Tirol, la land, oh mein Tirol. Wenn ich auf Berge steh und nach der Heimat seh, wenn ich auf Berge stehe und Heimat sehe, seh ich das schöne Land, ja das Land, das kennt ihr wohl, es ist mein Heimatland und heißt Tirol. Tirol, la Land, oh mein Tirol, la Land, ja Land. Tirol, la Land, oh mein Tirol. Und nach der Heimat seh, wenn ich auf Berge steh und Heimat seh, seh ich das schöne Land, ja das Land, das kennt ihr wohl, es ist mein Heimatland und heißt Tirol. Tirol, la Land, oh mein Tirol, la Land, ja Land. Tirol, la Land. Seh ich allen Tag, und die mein Herzen hat, die ist so weit. Die liegt im schönen Land, ja das Land, das kennt ihr wohl. Es ist mein Heimatland und heißt Tirol. Tirol, la Land, oh mein Tirol, la Land, ja Land. Tirol. Flüg ich dort drin. Flüg ich im schönen Land, ja das Land, das kennt ihr wohl, es ist mein Heimatland und heißt Tirol. Tirol.